Ah, Mist, wie komme ich denn hier raus? René, Marc, seid ihr da? Ich kann nicht. Das Kabelfernsehen macht mich zu einem Verbrecher. Ich kläre das mit der 11.6, 11.7. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, der so heiß ist, dass selbst die Sonne eine Sonnenbrille braucht bei dem Wetter. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 142. Ausgabe des Irgendwas ist doch immer Podcast, des Meisten Berlin Podcast. Und heute ist der 16. Nee, Quatsch, heute ist der 10. Juli 2024. Läuft. Genau, und zur Datumsprüfung, wie immer mit dabei, der Marc. Hi Marc, welches Datum haben wir heute? Heute ist der 10. Juli 2024. Wenn ihr das hört, ist es allerdings auf jeden Fall mindestens schon der 15. Juli. Und das heißt, die Europameisterschaft im Fußball ist vorbei. Wenn ihr das hört, ist sie definitiv schon vorbei. Deswegen ja, heißt unsere Sendung sind Europameister. Auch Abpfiff. Genau. Und wer ist jetzt Europameister? Sind wir nicht geworden? Das wird sich zeigen. Wir können es ja noch nicht wissen. Wir können mal einen Tipp abgeben. Es sind ja nur noch drei im Rennen. Achso, ja. Dann ist es natürlich England. Wow. England wird heute Abend grandios gegen die Niederlande gewinnen. Die Spanier werden sich noch wünschen, dass sie sich weggeduckt hätten nach dem 1:0, mit dem die Franzosen gegen sie in Führung gingen im Halbfinale. Aber nein, sie wollten ja unbedingt weitermachen. Hm. Nun müssen sie dann höchst vermutbar gegen England antreten und jämmerlich versagen. Soweit mein Tipp. Also Marc, für euch da draußen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Und wie sagte René vorhin so wunderbar, wir haben so viel Sendung heute. Deswegen loslegen, Leute. Warte, ich will auch noch einen Tipp abgeben. Ja, ich auch. Aha. Also mein Tipp ist Spanien. Weil die haben die besten beiden Torwarte auf dem Spielfeld. Und mit geballter Kraft, denke ich, das muss man festhalten, das ist das Erlebnis der EM 2024. Gehört dazu. Nein, ich denke, ich sage einfach mal, Spanien wird's. Mein Geheimtipp ist jetzt Niederlande. Mal gucken, wer recht hat. Dann haben wir alle drei Mannschaften, die es mal sein könnten, richtig vertreten. Na? Und Fun Fact, habt ihr eventuell gehört, die vier Teams im Halbfinale, England, Spanien, Niederlande und Frankreich, da gibt es was Besonderes, denn 1969 gab es zum ersten oder einmalig beim Eurovision Song Contest auch vier Sieger und das waren genau diese vier Teams. Zufälle gibt es, oder? Beim Eurovision Song Contest, der damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson hieß. Ja, richtig. Ja, 69. Wenn ihr mehr Fakten und Statistiken von Stefan hören wollt, dann schreibt ihm gerne eine richtig E-Mail. An ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, Stefan.junge.de. So ist es. Ja. Na gut. An dieser Stelle ein Link-Tipp. Berlin-podcast.de ist immer eine Reise wert. Einfach mal raufgucken. Und da sind die besten Facts natürlich auch verlinkt und alles, was wir heute von uns geben. Kann man auch als Startseite nutzen, auf jeden Fall. Und wenn wir schon bei den Webdiensten sind, die wir anbieten, die EM hättet ihr, falls ihr das nicht getan habt, auch begleiten können über das OST-Tippspiel, was der Stefan programmiert hat. Das ist dieses Jahr in einer komplett überarbeiteten Fassung erschienen. Ist jetzt auch auf Mobilgeräten wunderbar zu benutzen. Geil. Und ja, schaut doch da mal rein, weil nicht nur zur EM und WM kann man das benutzen, sondern auch zur Bundesliga und ich weiß nicht, wofür alles noch. Ja, René, sag doch mal, wofür. Eishockey. Zum Beispiel. Ja, wir Basketball, ja, keine Ahnung, müsst ihr euch einfach melden. Ja. Ihr könnt gerne Sportarten vorschlagen, müsst ihr nur Freunde mitbringen, wenn ihr nicht alleine tippen wollt. Also jetzt, wo für euch die EM schon vorbei ist, können wir ja kurz mal auf die Tabelle blicken. Das ist natürlich noch nicht der Endstand, aber also zu breit für Sessel auf Platz 6 aktuell. Top, ne? Mal gucken, ob der es noch nach oben schafft. Wie viele Punkte? 58 Punkte. Da ist noch Luft nach oben, aber für uns sieht es nicht so gut aus. Ne? Also ich auf Platz 17, Marc auf Platz 23, René, warte mal, ich fange mal von unten am besten an. Ah, Platz 21. Wie viele Punkte? René hat 38. Das war gar nicht so weit weg. Ja, es geht. Also ich muss sagen, hat tierisch Spaß gemacht und wird jetzt die letzten Spiele auch noch Spaß machen. Und ich freue mich total auf die nächste WM dann. Und natürlich auf die nächsten Events, Bundesliga, DEL und so weiter. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein zum Tippspiel. Alles klar. Dann würde ich ganz sagen, drehen wir jetzt mal alles wieder auf Null und fangen mal von vorne an. Wo sind wir denn heute? Ja, wir schwitzen. Ja, wir haben gar keine Atmosphäre im Hintergrund. Es muss sehr ruhig sein. Sind wir auf einem Friedhof? Nein, wir sind in der City von Berlin natürlich. Nein, wir sind diesmal dreigeteilt. Genau. Also. Ich nicht. Ja, doch, also, wir sind jeder zu Hause, weil heute war Sturm angezeigt und ganz, ganz böses Wetterchen und wir wären möglicherweise sogar leicht befeuchtet worden, ob der Wassermassen, die von oben auf uns herniedergeströmt wären. Und deswegen haben wir uns dann kurzfristig dazu entschlossen, dann lieber von zu Hause aufzunehmen. Und wenn ich so nach draußen gucke, dann würde ich sagen, das war nicht die schlechteste Idee. Momentan ist es zwar alles noch ruhig, aber diesen Sommer kippt das Wetter immer relativ schnell. Und da in Tempelhof, wo wir aufnehmen wollten, im alten Park, so viel können wir ja mal verraten, da hätte es schon mal ordentlich rappeln können. Also ich kann das zumindest, denke ich, beurteilen, weil ich bin ja in Neukölln und das ist nicht so weit von Tempelhof weg. Und heute Mittag war hier schon so ein bisschen Generalprobe des Weltuntergangs. Das war ganz Berlin. Also es war lustig, weil auf Arbeit im Firmenchat einer hat gesagt, oh hier, Unwetterwarnung. Und dann ging es los, die aus Spandau, dann ging es rüber über Mitte bis nach Marzahn, immer so zeitversetzt. Oh, jetzt hier auch dunkel und stürmig und Regen und Gewitter. Ja, aber Mittag mal kurz. Naja, das war schon nicht ohne. Ja, da möchte ich nicht draußen sein bei so einem Wetter. Also für mich war die Entscheidung, dann im Heimstudio aufzuzeichnen, eine Vollkatastrophe. Ich stand hier nämlich und dachte, okay, wo hatte ich nochmal vor der Sommerpause das Aufnahmegerät hingelegt? Wo ist dieses eine Ordnung, mein Lieber, ist das halbe Leben. Ja, aber ich habe auch ordentliche Winterschlafkisten oder Sommerschlafkisten für die Heimtechnik. Ja, dann hatte ich hier zu kämpfen mit einer Fliege, die sich hier reingesneakt hat. Ja, aber wir sind voll dabei. Wie würde Marc sagen? Das rechnet sich. Ja, das Geräusch kam jetzt nicht, Marc. Ich weiß auch nicht, warum. Wie, kam nicht? Ich habe nichts gehört. Also wir müssen dazu sagen, wir sind natürlich wieder in unserem Google Meet und Marc hat wieder sein Geräuschgerät gerade angehabt. Ich habe es nicht gehört. Die Soundmaschine. Ja, die Soundmaschine. Vielleicht ist es drauf auf der Aufnahme. Du hast es nicht gehört. Ja, wird es sein. Ich mach's nochmal. Also ich spreche einfach mal und wenn ich was sage, dann sollte es hier auch alles an sein und dann solltest du auch das Geräusch hören, was ich dazu gemacht habe. Ein Furzgeräusch? Krass. Ich habe es wieder nicht gehört. Das ist ja krass. Da bin ich ja gespannt. Ist mir aber auch schon aufgefallen, die Technik wird so gut, sie filtert Unsinn weg. Ja. Dann hoffe ich mal, dass dieses keine tote Spur von Marc wird heute. Nein, das wird sie definitiv nicht, weil wir nehmen ja, also wir sprechen miteinander auf der einen Spur für euch da draußen und auf einer anderen Spur wird dann aufgezeichnet und ich kann hier einen Ausschlag sehen auf dem Bildschirm und der bedeutet für uns, das ist alles in Ordnung, ja. Stefan wird etwas zum Arbeiten, zum Schneiden und zum Übereinanderlegen haben. Jetzt habe ich es auch verstanden. Genau. Gut, technisiert hochkompliziert, aber lasst unsere Hörer mal an unseren Erlebnissen teilhaben. Mitte Juli. Sehr gern. Wie sieht's aus? Was machen wir so im Sommer? Also so sommertechnisch habe ich jetzt nichts weiter zu berichten, aber wenn ich anfangen soll und darf, dann würde ich gerne berichten über Ungemach mit meiner Uhr. Marc hält seine Uhr. Ich trage eine Armbanduhr und ich habe hier ein neues Armband. Man hört schon, Klettverschluss. Das heißt, es ist ein stoffgetriebenes Armband an dieser Uhr. Ich trage normalerweise ein Stahlgeflecht. Das nennt sich ein Milanese-Armband. Das besteht, wie gesagt, so aus einzelnen Stahldrähten, die dann zusammengeflochten werden. Mochte ich sehr gerne und trage die Uhr wirklich seit einigen Jahren. Und auf einmal stellte ich dann eines Abends beim Abnehmen der Uhr fest, Moment, was ist denn da los? Da habe ich so einen Ausschlag direkt darunter. Und so ein Ausschlag, der kann vielfältige Ursachen haben. Und ja, nachdem ich dann irgendwie ein bisschen im Internet recherchiert hatte und festgestellt hatte, na, wird alles schon nicht so schlimm sein, dachte ich mir, man gibt der Sache erstmal eine Chance, das beruhigt sich vielleicht über Nacht. Und was passierte? Nüscht. Es beruhigte sich nicht. Es ist nach wie vor immer noch so ein bisschen kontaktsensitiv, sprich, es juckt immer noch so ein bisschen an der Stelle. Und das ist jetzt schon bald anderthalb Wochen her. Und deswegen habe ich jetzt mal einen Termin beim Hautarzt gemacht. Oder besser gesagt, ja, also ja, ich habe einen Termin gemacht. Aber es war ehrlich gesagt nicht so einfach. Ja, warum das? Was beunruhigt mich da? Naja, also es kann einfach so eine Kontaktallergie sein. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, ich habe überhaupt gar keine Allergien. Allerdings war ich neulich bei meiner HNO-Ärztin und die hat dann im Zuge dessen noch mal einen Allergietest gemacht. Oder besser gesagt, nicht wegen des Handgelenks, sondern weil ich eine Nasen-OP hatte vor gut einem Jahr, letzten Mai. Die Älteren unter euch Hörern erinnern sich. Na, und dann wollte sie eben gucken, wie sich das alles so entwickelt hat. Also nochmal in letzter Nachkontrolle. Und im Zuge dessen hat sie eben auch so einen Allergietest gemacht. Und dabei hat sie herausgestellt, okay, ich reagiere ein bisschen auf Gräser allgemein. Ansonsten auf der Haut nichts weiter. Ja, und dann dachte ich, naja, möglicherweise ist es eine Nickelallergie. Und weil bei Stahl, auch wenn dabei steht, naja, Stahl ist ja meistens eigentlich nur Eisen und der Nickelanteil ist meistens auch nur verschwindend gering, aber er ist eben da und Allergien kommen und gehen. Und es könnte ja sowas sein. Es kann auch eine bakterielle Infektion sein. Es kann auch eine Virusinfektion sein. Also, dass sich irgendwie Schmutz angesammelt hat in diesem Armband. Wo ich ganz ehrlich gestehen muss, oh ja, da hatte sich jede Menge Schmutz angesammelt. Ich habe bald anderthalb Tage gebraucht, um das Zeug wieder komplett zu reinigen. Vom groben und feinen Schmutz. Inklusive Einweichen in Natron und Zitronensäure und mechanisch bearbeiten mit Zahnbürste und Spüli. Und am Ende habe ich mir tatsächlich eine ganz feine Nadel genommen, um die letzten Krumen da irgendwie noch rauszuholen aus diesem feinen Stahlgeflecht. Mittlerweile ist es alles wieder okay, aber ich trage es noch nicht. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Aber jetzt kommen wir, wenn ihr mögt, gerne zu meinem Termin beim Hautarzt. Ich wollte dazu auch was sagen, Ben. Oh ja, sag bitte. Also diese Geschichte mit den Armband kann ich dir aus erlebter und aus Beobachtererfahrung sagen, das muss nicht zwangsläufig ein dauerhaftes Problem sein. Also ich habe es bei meiner muss Uhr nicht. Auch zeitweise. Ich kann es nicht mal an der Jahreszeit festmachen. Also im Moment habe ich schon seit einem halben Jahr oder länger nicht. Dann hatte ich es mal wieder für zwei Wochen. Also ich glaube, das ist auch so eine moderne Krankheit, weil wir diese Wearables ja dauerhaft tragen, dass man da irgendwann mal so eine leichte bakterielle Infektion bekommt. Kann alles sein, aber es ist mir wichtig, das irgendwie abchecken zu lassen. Nicht, dass sich am Ende herausstellt, sie haben Krätzmilben. Das wollen wir Krätze nicht hoffen. Nennt man das. Und das sind kleine Milben, die sich dann in die Haut reinfressen und so kleine Gänge in der oberen Hautschicht irgendwie graben. Mhm. Das ist dann nicht ganz so toll. Ich glaube, das ist es nicht. Aber man weiß es eben nicht. Es ist so vielfältig. Wir sind alles keine Ärzte und man sollte da mal einen Profi drüber gucken lassen. Gerade wenn es jetzt schon ein paar Tage nervt. Ja, Stefan hat auch noch einen Einwand. Richtig. Und zwar, wie sieht es dann aus, wenn man duscht oder badet? Die Uhren sind ja mittlerweile wasserdicht. Bleiben die dann am Arm oder nimmt man die ab? Man kann sie am Arm lassen, aus Gründen des Komforts nehme ich sie aber ab. Ja, aus Gründen der Reinigung würde ich sie allein schon abnehmen. Ja. Und jetzt im Sommer schwitzt man natürlich auch mehr am Arm, ne? Also das kann natürlich auch Einfluss haben. Hast du eine Uhr? Ich würde erstmal Luft dran lassen. Ja, ich würde auch Luft dran lassen. Naja, habe ich gemacht. Die du dauerhaft trägst? Hast du eine Uhr, die du dauerhaft trägst? Nein. Seitdem ich ein Handy habe, habe ich keine Uhr mehr. Ja. Also ich habe auch eine Uhr. Ja. Ich trage meine Uhr hauptsächlich nachts. Also ich habe sie jetzt zum Beispiel nicht um. Aber kannst du gar nicht raufgucken nachts. Macht doch gar keinen Sinn. Nee, sie weckt mich ja morgens mit Vibration, spart mir einen lauten Wecker. Ja. Die smarten Uhren. Sowas. Und ja, ich trage meine Uhr nur tagsüber. Ja. Nee, wenn ich am Schreibtisch sitze, brauche ich keine Uhr am Arm. Wenn ich unterwegs bin, brauche ich die zur Orientierung, damit ich weiß, wo Süden, Norden und die anderen Himmelsrichtungen sind. Ja, was ich eigentlich auch sehr schätze, so mal so ein kleiner Kompass an der Uhr, so eine elektronische Uhr ist das ja, so ein Wearable, wie René gesagt hatte. Aber das Problem ist bei dem, also jetzt sagen wir es mal so, mit dem neuen Armband, was ja so stoffbewehrt ist, damit müsste jetzt der Kompass wieder funktionieren, weil mit dem Stahlarmband, mit diesem Milanese-Armband funktioniert das nicht, weil es den Kompass beeinflusst. Den digitalen Kompass beeinflusst das? Ja. Hm. In okay, der Tat, krass. Das ist direkt auch so in der Dokumentation vom Hersteller zu lesen. Es ist magnetisch ein bisschen. Aber ich dachte, der Kompass wäre digital. Ja, trotzdem. Das führt jetzt zu weit, glaube ich. Was weiß denn ich? Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, dein Hautarzt. Nehmt gerne Bezug, meldet euch bei uns und klärt uns auf. Wie ihr immer wieder bemerkt, haben wir von nichts eine Ahnung, aber davon jede Menge. Also, wenn sich der eine oder andere berufen fühlt, uns aufzuklären, bitte melden. Ja, so. Kontaktmöglichkeiten gibt es nachher noch. Soll ich derweil fortfahren mit meinem Arzttermin? Hm? Oh ja. Ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber vielleicht ja doch. Doch, wir haben ja auch Hörer, die über 60 sind. Also von daher legt man so. Also der Knackpunkt ist eigentlich nicht der, einen Termin zu bekommen, sondern unter welchen Vorzeichen. Also ich rufe bei meiner Hautärztin an und bin erstmal, da hieß es dann irgendwie, ja, pass auf, außerhalb der Sprechzeiten, die sind von dann bis dann. Okay, Wecker gestellt. Der Bäcker macht irgendwie bing, bing, bing, du musst da anrufen. Okay, ich rufe an. Dann gab es eine veränderte Bandansage, die sagte, übrigens, unsere Telefonsprechzeiten sind nochmal eine Stunde später. Ich so, alles klar, nochmal einen Wecker gestellt, dann wieder angerufen. Nichts passiert, ist keiner rangegangen. Okay, dann habe ich der Sache nochmal eine halbe Stunde gegeben, habe dann nochmal angerufen und dann bin ich endlich durchgekommen. Aber auch das war nicht von Erfolg gekrönt, weil es hieß dann, es ist alles hier ein bisschen sehr voll und ach, Sie sind Kassenpatient und ich könnte Ihnen etwas geben in Tendenz 2 Wochen. Ich so, an meinem Arbeiten und das ist ja akut und ich will das abgeklärt wissen und in 14 Tagen ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Er sagt, ist nichts für mich, dann orientiere ich mich anders. Weil in meinem Adressbuch steht nicht nur ein Hautarzt drin. Ich erinnerte mich noch an einen anderen, habe dann da angerufen, bin dann gleich durchgekommen und da hieß es dann irgendwie auch, ist alles ein bisschen schlecht, so nächste Woche. Ging es denn nicht auch früher? Ich sage, weil sie dann auch wieder meinte, krassen Patient. Ich sage, wie wäre es denn, wenn ich einfach selbst zahlte? Ja, dann können Sie jetzt die Woche schon kommen. Haben Sie 10 Minuten Zeit? So fast so. Und dann so, wann habe ich angerufen? Dienstag, am Freitag bin ich dann da. Und Behandlungsgebühr so um die 50 Euro. Ja, und dann, was noch eben oben drauf kommt für einen weiteren Allergietest, den ich gefunden habe im Internet, der so mit 250 Euro beziffert wird. Es ist ein mehrschneidiges Schwert. Ja. Also einerseits ist schon blöd, dass man da mindestens 2-Klassengesellschaft hat. Ja. Die einen, die sich das einfach nicht leisten können, einfach mal selber zu zahlen und die auf die Kassenleistung angewiesen sind. Und die anderen, die einfach so hingehen können und sagen können, ist doch bloß Geld. Das ist schon echt eine Sauerei. Ja, das wollte ich hier mal kundtun. Ne? Ja, auf der anderen Seite, und das wollen wir an der Stelle nicht verhehlen, man sollte bei der Gesundheit wohl nicht unbedingt sparen. Also nicht dort, nicht am falschen Ende bitte. Das hat der Arzt gesagt. Genau. Ich muss dazu mal anmerken, ich bin überrascht, dass man bei einem Facharzt innerhalb von 2 Wochen einen Termin kriegt. Das ist doch geil. Muss ich jetzt mal einwerfen, gerade beim Hautarzt. Aber ich kann das natürlich nachvollziehen, Marc. Du willst da Gewissheit haben. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich hoffe, dass die Rechnung dann auch stimmt. Nicht, dass da noch mehr Geld auf dich zukommt, was du zahlen musst. Aber es ist schon traurig, dass das halt das Gesundheitswesen in Deutschland ist. Manchmal hat man ja Glück und man hat vielleicht irgendeine Zusatzversicherung, die vielleicht auch genau so eine Termine übernehmen. Ja, kann es ja auch geben. Ich weiß nicht, also gerade Fachärzte ist ja schon speziell. Ne? Allgemeinärzte haben ja auch manchmal so eine Akutsprechstunde, wo du dann hingehst. Das haben die Ärzte wahrscheinlich nicht gehabt, so deute ich das jetzt. Und ich kann berichten von meinem Hautarzt. Ich bin nämlich durch Zufall zu einem neuen gekommen. Denn während der Corona-Zeit brauchte ich auch einen Hautarzttermin und meine alte Hautärztin, die, mit der war ich überhaupt nicht zufrieden. Da habe ich auch geguckt und habe die Poliklinik am Unfallkrankenhaus entdeckt. Und die haben so ein System, wenn du nicht Patient bist, haben die immer so eine Akutsprechstunde, wo man sich telefonisch anmelden konnte am Vortag. Und wenn man Glück hatte, hat man am nächsten Tag einen Termin gekriegt. Das war während der Corona-Zeit und jetzt ist es so, dass die halt spezielle Sprechstunden haben. Muss man halt hingehen spontan, weil telefonisch kommt man da nicht durch. Und wenn du Glück hast, bist du schnell dran. Also das ist echt gut und so bin ich zu einem neuen Hautarzt gekommen. An dieser Stelle nochmal der Tipp. Ich glaube, wir haben ihn in der letzten Folge schon geworfen. Wenn du zum Arzt oder Marken zum Arzt gehst, frage den Arzt nicht, was kann ich tun, sondern frage den Arzt, wenn Sie in meiner Situation wären, was würden Sie tun? Das könnte durchaus zu unterschiedlichen Aussagen führen. Ja, interessant finde ich auch bei Fachärzten, ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Es ist bei manchen Ärzten so, wenn du eine Weile nicht da bist, dann fliegst du raus. Was für ein Kennt Quatsch. Ihr das? Doch. Ja, ich sage nicht, dass du Quatsch machst. Da musst du etwas genauer sein. Was meinst du damit rausfliegen? Man fliegt aus deren Kartei, meinst du? Richtig, richtig. Du musst halt bei bestimmten Fachärzten regelmäßig hingehen, so weiß ich, alle 3 Jahre mindestens oder so. Und wenn du das nicht machst, kann es sein, dass du dann nicht mehr dort behandelst. Ich hatte das mit meinem Hausarzt. Ich war das letzte Mal da wegen Corona. Und da sagte er zu mir, ach so, wir dachten, Sie sind gar nicht mehr bei uns, weil Sie waren so lange nicht hier. Ja. Da dachte ich so, ja, ich war die ganze Zeit gesund gewesen. Sorry. Ja, genau. Ja, dann sind sie für uns nicht interessant. Ja. Eigentlich, weißt du, was geil wäre, wenn die Ärzte Geld kriegen würden? Ich will jetzt nicht diesen alten abgedroschenen Spruch sagen, im alten China haben die Ärzte Geld bekommen, solange du gesund warst. Aber wie cool wäre das, wenn Ärzte Geld dafür kriegen würden, wenn Patienten nicht kommen, weil sie gesund sind? So irgendwie so ein System in die Richtung. Nur mal so zur Anregung. Mhm. Vielleicht hat Herr Spahn oder wie auch immer der politisch Verantwortliche für diesen Bereich heißt, da eine. Da bist du ein bisschen in der Vergangenheit drin, nee. Der Herr Spahn ist ja schon lange nicht mehr. Nee, aber der lebt noch, oder? Ja. Der Karl ist es doch. Der Karl, der Lauterbach. Na, guck mal an. Ach, ich dachte, der wäre Comedian. Marc kann bestimmt seine Stimme gerade nachmachen. Probieren wir. Du hast ein Beispiel parat. Nein. Gut, naja. Achso, wenn wir beim Arztthema sind, würde ich gleich mal dabei bleiben, denn ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Und zwar, blöde Umstände, gute Erfahrung. Wir hatten hier zu Hause den Fall, Vanessa ging es irgendwann in den letzten Wochen nicht so sonderlich gut. Die hat gekotzt wie nichts und das wirklich im Dauerzustand. Sehr, sehr besorgniserregend über 9 Stunden, fast 10 Stunden nur am Kotzen, ja, ohne Scheiß. Ne? Mit Scheiß wahrscheinlich, oder? Und mit Scheiß, ja, sag ich dir. Auf jeden Fall sehr überfordernde Situation für jemanden, der dem medizinischen Unangenehm. Business jetzt nicht so vertraut ist, weil du weißt doch nicht, was machst du denn jetzt? Ist das jetzt ein wichtiger Fall? Ist das jetzt ein unwichtig? Dann war es blöderweise auch noch am Wochenende gewesen. Oder vielleicht in dem Fall sogar günstigerweise, weil ich habe dann echt mit dem Gedanken gekämpft, Notarzt anzurufen und bin aber in der Recherche auf eine Telefonnummer gestoßen, die ich hier gerne mal zum Besten geben möchte, falls ihr sie noch nicht kennt, und zwar die 116-117. Das ist der ärztliche Bereitschaftsdienst des Kassenärztlichen Verbandes, heißt der Kassenärztlicher Verband? Der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin. Genau. Genau. Mhm. Und die, das ist eine kostenlose Hotline für alle gesetzlich Versicherten. Das heißt, da bist du als Privatversicherter dann, glaube ich, ein bisschen gearscht. Obwohl die keine Personenüberprüfung machen. Ist doch egal. Als Privater hast du da Geld. Ja. Nee, auf jeden Fall ist der Service so geil. Die bieten dreierlei Dinge an. Einen telefonischen Beratungsdienst. Das war das, was ich in Anspruch genommen habe. Ich habe also dann die Symptome beschrieben. Dann wurden so ein paar Daten abgefragt. Offenbar ist es so ein standardisiertes medizinisches Einschätzverfahren, was da im Hintergrund abläuft. Kennt man aus Notrufsendungen, glaube ich, auch. Da werden ja auch so ein paar Standardfragen abgecheckt. Und da hatte ich dann relativ schnell eine ziemlich fundierte Aussage, die halt sagt, Sie sind krank. Das ist jetzt das die nächsten Ruhe, Stunde bitte. Und vielleicht sogar den nächsten Tag werden ziemlich, ziemlich hart werden. Aber sie können das alleine ohne notärztliche Hilfe schaffen. Mhm. Ne? Und das war schon mal sehr motivierend. Und vor allen Dingen, man fühlt sich dann auch nicht so alleine. Ne? Also muss ich sagen, wirklich, ich war sehr geflasht und positiv beeindruckt von dieser Telefonnummer. Gehört also eigentlich an jeden Kühlschrank. Mhm. Kühlschrank 1166, ja. 1167. Ja. Und was die auch anbieten, da kann ich jetzt aber nichts weiter drüber sagen, wie das funktioniert, ist ein die haben Notdienstpraxen. Das hat mich jetzt ein bisschen an deine Akutsprechstunden erinnert in der Poliklinik. Vielleicht hängt das zusammen. Und die haben einen Hausbesuchsdienst. Das heißt, die kommen in bestimmten Fällen auch vorbei. Und sie haben einen Terminservice. Das heißt, die können ja auch einen Termin in irgendeiner Arztpraxis machen. Und das technisch Interessante, man ist ja trotz der Situation auch immer so ein bisschen mit Abläufen und technischen Dingen beschäftigt. Das technisch Interessante war, ich habe mit der Handynummer angerufen und sie haben mich automatisch zu meinem regionsgehörenden Dienst zugeordnet. War jetzt auf der Grenze von Berlin ein bisschen blöd, weil ich in Brandenburg gelandet bin und dann musste ich ein zweites Mal anrufen und beim zweiten Mal haben sie gemerkt, dass ich schon mal angerufen habe und haben mich direkt wieder durchgestellt zu der Stelle, mit der ich vorher gesprochen habe. Mhm. Ja, aber man kann alternativ auch sagen, Moment, ich möchte für eine bestimmte Postleitzahl anrufen. Ja, also kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr Service. Ja, sehr gut. Oder? Wenn ihr in der Notlage seid. Endlich mal was funktioniert. Ich war auch Position 1 in Brandenburg in der Warteschlange und Position 2 in Berlin in der Warteschlange, was mich auch sehr, sehr überrascht hat, weil ich habe da ehrlich gesagt mit deutlich längeren Wartezeiten gerechnet. Ja. Ja, also kommt natürlich immer drauf an, ne? Und ich kann mich erinnern, der Service, den gibt es ja schon lange, aber er war anfangs doch ziemlich überlastet, beziehungsweise hat man da ewig in einer Warteschleife gehangen. Mhm. Das hat sich jetzt anscheinend schon verbessert, ne? Und der Hintergrund ist natürlich, dass heutzutage immer mehr Leute direkt in die Notaufnahme rennen. René hat es gesagt, mit Wehwehchen, die im Prinzip gar nicht gar nicht geeignet sind, um damit in die Notaufnahme zu rennen. Ne? Aber da fehlt halt auch die Aufklärung, ne? Richtig, das ist ein großes Problem, ja. Weil ich kannte diesen Dienst nicht. Ich habe durch Zufall in Google, ich habe ja nicht bewusst danach gesucht, habe nicht gesucht, wo ruft man an, sondern ich habe hab die Symptome eingegeben und habe dann habe gefragt quasi, ob es akut ist. Und das Internet sagte, guck mal hier. Und dann kam ich auf eine Seite, die war nicht mal von diesem von dieser Telefonnummer, sondern ich glaube, war sogar berlin.de. Ich glaube, da stand es. Es gibt ja auch Seiten und weiß nicht, früher hatte man das, ich glaube, meine Oma hatte das immer am Kühlschrank, so die wichtigsten Telefonnummern, vielleicht kennt ihr das auch noch. Und da war halt immer sowas bei, Polizei, Notruf, Krankenwagen gab es ja früher auch noch. Ne? Das ist halt auch das, was viele ältere Ärzte auch bemängeln. Früher, also zu DDR-Zeiten, ich weiß nicht, Marc, wie war es bei dir, kannst du dich daran erinnern? Es gab noch die Unterscheidung zwischen Feuerwehr und Krankenwagen, ne? Für Notrufen. 112 gab's und 112 war es. Richtig, genau. Und bei uns nur die 112. Ja, und das war halt noch besser, weil du halt eine bessere Unterscheidung hattest, ne? Du wusstest, wenn Feuer ist, rufst du die Feuerwehr an und wenn irgendwie irgendwas mit Krankheiten ist, rufst du den Krankenwagen an, sozusagen. Na, hat alles Vor- und Nachteile und welches System jetzt besser ist, keine Ahnung, aber ich finde es gut, dass so eine Sachen eingerichtet werden, kostet aber Schweinegeld und das könnte am Ende irgendwann auch der Knackpunkt sein. Ne? Aber es kostet nicht euch, deswegen gebt die Nummer auf jeden Fall weiter an ältere Menschen und vielleicht auch an junge Menschen mit Kindern, weil da passiert ja auch öfter mal das eine oder andere. Und bevor man sich, in meiner Situation wäre es so gewesen, wir hätten mit einem Besuch in der Notaufnahme eher noch mehr Stress verursacht, also auch für die erkrankte Person quasi. Da ist viel Zeit verloren, ja. Du hättest nicht nur die Zeit, ist auch eine Belastung. Das heißt, also wir hätten das bei Weitem die schlechtere Option gezogen, wenn wir in die Notaufnahme gefahren wären. Macht man ja in so einem Zustand auch nicht. Ja, aber wenn du nicht weißt, wie es weiter, also wenn jemand nur noch am Kotzen, da kann gar nichts mehr machen. Ja, dann musst du einen Notarzt anrufen. Also da kommt, ich will ja nicht eklig sein, aber da kommt schon neongelbe Farbe, ne? Also da wenn der Magen nichts mehr hat an Inhalt, kommt andere Sachen raus. Ja. Kommt die Galle. Nee, von daher, ja, das denke ich, ein wichtiger Hinweis. Merkt euch. Aber die gute Nachricht ist, René, Vanessa geht's wieder gut. Ihr geht's wieder gut, genau. Also, Gott sei Dank. Alles überstanden. Ich wollte gerade darum bitten, dass wir zu etwas erfreulicherem wechseln. Ja, Witzbattle. Nein, ach, apropos, das gute Stichwort, ein Gag wollte ich noch machen zur Kassenärztlichen Vereinigung. Also wenn ihr dort anruft und in der Warteschleife seid, dann hört ihr natürlich den Satz, sie werden verbunden. Das müsst ihr aber schon selber machen. Den hört ihr nicht, den Satz, aber der war gut. Der war gut, oder Marc? Ja, bei Stefan braucht es nicht viel. Stefan, was Erfreuliches, Witze, was erzählen, was du in den letzten 2 Wochen Tolles erlebt hast? Ja, gerne. Da kann ich was berichten, was ich zum ersten Mal erlebt habe. Und zwar war ich in einem Escape Room. Yay! Und das war ein Überraschungsevent von unserem Chef. Wir haben nämlich unseren Sprint gefeiert. Alle ITler und die nach Scrum arbeiten, die wissen, was ich meine. Für die es nicht wissen, ein Arbeitsabschnitt wurde erfolgreich abgeschlossen. Richtig, ne? Und haben sich die It-Boys selbst gefeiert. Oder für den Normalarbeitenden unter euch eine Arbeitswoche, warum? Genau. So, und das war cool, da hat er uns überrascht. Er ist totaler Exit-Game-Fan, also er... Escape. Genau, die Frage ist, wie heißt es wirklich? Escape Room, Exit Games, das ist alles dasselbe, oder? Ja, das Prinzip ist ja, man muss aus dem Raum rauskommen. Richtig, man wird irgendwo eingesperrt und muss nach draußen finden. Über verschiedene Aufgaben, Rätsel, muss suchen, muss so ein bisschen detektivisch sein, ne? Muss... das ich glaube, die Leute wissen, was das ist, aber wo warst du denn gewesen? In welchem? Wir waren im Exit in der Friedrichstraße 101. Das ist direkt am Bahnhof Friedrichstraße, 2 Meter weiter. Und das war ganz cool. Da gibt es mehrere Programme. Wir waren im Prison Island. Das Thema war ein misslungener Juwelendiebstahl. Und die Aufgabe kann ich ja mal kurz vorlesen. Ich kann das zwar nicht mit so einem schönen, gruseligen Akzent. Und zwar die Aufgabe heißt, ihr seid nach einem misslungenen Juwelendiebstahl hinter Gittern gelandet und wurdet auf die berüchtigte Gefängnisinsel versetzt. Hier wollt ihr nur eins, weg. Aber das ist nicht so einfach. Und es war so, wir waren ja mehrere Leute und unser Chef hat eine Einzelzelle gekriegt und wir wurden eingesperrt und wir mussten jetzt verhindern, dass unser Chef sozusagen alles ausplaudert, deswegen haben wir uns befreit und mussten unseren Chef befreien und dann über verschiedene Aufgaben dadurch. Und das war cool und wir haben es in 50 Minuten geschafft, eine Stunde hat man meistens so für so eine Aufgabe, ne? Ist so der Standard. Ja. Und es war ganz witzig, war eine coole Erfahrung und hat wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Markus? Das ist meist sehr herausfordernd. Ich habe da schon 3-4 von gemacht. Welche? Und ich finde das Weltklasse. Also es ist also wirklich, wie viel Arbeit da drin steckt, sich überhaupt das erstmal alles auszudenken, eine entsprechende Story dazu zu erfinden. Und dann hast du wie gesagt, man muss sich ja Rätsel ausdenken, die Leute dann lösen müssen. Und sie müssen so sein, dass man auch drauf kommt. Also sie müssen, und das finde ich das Schwierige, sie so zu machen, dass sie nicht offensichtlich, aber trotzdem lösbar sind. Ja. Marc, was hast du für eins gemacht? In welchem warst du gewesen? Ich kann die namentlich gerade nicht schon mehrere benennen. Das eine, da ging es darum, die Welt zu retten, tatsächlich. So eine Virusbedrohung. Und das andere Mal ging es auch, da war es so ein DDR-Hintergrund. Sprich, selbstdrehend musste man da auch aus irgendeinem Verlies rauskommen. Und bei uns war auch jemand separat eingesperrt. Und den mussten wir erstmal da rausholen und dann mit geballter Manpower die restlichen Rätsel irgendwie lösen. Da waren viele alte DDR-typische Ausstellungsstücke. Und das ist toll. Also du musst Sachen finden, du musst Sachen miteinander kombinieren, Logikrätsel lösen. Das gibt dann die letzten Tage der DDR. Vielleicht war das der sogar. Oh, okay. Ja. Ich war gewesen Neulendorfplatz, Nöldnerstraße. Am Ostkreuz. Ja, genau. Ja. In so einem Wohnhaus. Was sehr cool war, weil wir haben es als, wir haben es gemacht als Geschenk zum, wie heißt es, Bachelor Party, Junggesellenabschied, genau. Mhm. Und haben den, den Junggesellen quasi die Augen verbunden, sind mit verbundenen Augen dahin gefahren und haben dann, sind dann da rein und er wusste überhaupt nicht, worum es geht. Er dachte, wir gehen in ein Bordell, weil so dann eine Russin. Hat er sich gewünscht. Das ist schon mal erzählt, glaube ich. Und es war dann so, wir sind im Raum und dann wird ja, da haben wir in dem Raum die Maske abgenommen und dann steht an der Wand ein Zettel und wir haben den Lauten nur vorgelesen und er, was, ein Russe? Wir haben Geld von dem? Wir müssen die Schulden ein? Was, was? Und dann ging die Tür zu und ihr habt eine Stunde Zeit. Und er so, was, wo sind wir? Er war völlig irritiert, aber es war sehr cool gewesen und sehr viel Spaß gemacht. Und das, der letzte, den ich gemacht habe, der war Escape Berlin. Das ist Stockholm oder so. S-Bahnhof Landsberger Allee. Ja, kann sein. Kenne mich aus. Da, wo es Lasertag auch ist. Da, die machen, die haben Lasertag und Escape Room so in einer Location. Und das war auch, das war sehr geil. Also es war Sherlock Holmes irgendwas gewesen. Und das war so mit auf allen Vieren irgendwo durchkrabbeln, gruselige Bilder an der Wand, die sich verändern. Sowas habe ich auch mal. Also, das war wirklich auch vom Design sehr, sehr gut. Dieser erste Raum, der war so, ich meine, da war ein Billardtisch, das war ein Kinderbillardtisch. Das heißt, du musstest dich aus dieser Pseudo-Welt in diese echte Welt so reindenken, aber der andere war richtig geil mit alten Möbeln. Also da stimmte das Setting noch mehr. Ah, ja, also ist auf jeden Fall cool. Wir mussten am Ende auch die sozusagen raus aus dem Raum über so einen Wäschekorb. Also man muss teilweise auch ein bisschen sportlich sein, ne? Und gewisse Höhen überwinden. Das kann natürlich auch eine Herausforderung sein. Und spannend finde ich, also ich habe dann mal ein bisschen gelesen auf der Webseite, man kann diese Räume halt auch als Duell spielen, als Challenge mit mehreren Teams, ne? Weil die haben den Raum quasi genau spiegelverkehrt auch nochmal daneben, sodass zwei Teams parallel sich da befreien können. Ja, sowas habe ich mal gemacht. Das ist wahrscheinlich auch ein cooler Anreiz, ne? Ja. Genau, und preislich ist es so für euch da draußen an den Empfangsgeräten. Mich interessiert es übrigens auch. Genau, es kommt drauf an, es sind ja immer verschiedene Zeitfenster und wenn du das irgendwie über die Mittagszeit machst, ist es am günstigsten. Also es geht ab 20 Euro pro Person und wenn du das halt, je später der Tag, ne, dann wird es halt teurer, also so eine Sache. Deswegen für Firmen ist es ja perfekt, um die Mittagszeit das zu machen und es war ein schönes Event, muss ich sagen. Wir haben es als Weihnachtsfeier-Event mal gemacht und kann man ich muss sagen, machen. Zum Preis, also ich finde es auch ziemlich teuer, aber es macht auch echt Spaß und ja, nee, ist schon cool. Ja, und wie du schon das Beispiel genannt hast, auch als Geschenk, als Gutschein ist das auch, kommt das, glaube ich, immer sehr gut an, ja. Ich finde, ich weiß nicht, irgendwie, wir sind dafür gemacht, uns für so eine Sachen zu interessieren. Ne? Wir hatten ja in der letzten Folge dieses Black Stories-Thema. Mhm. Das ist ja auch was, wo man so richtig einsteigen kann. Das ist dann fast die super billige Variante von Escape Room. Aber irgendwie haut es einen so richtig. Haut sein so rein, also. Definitiv. Ja. Und ich wollte dann auch nochmal wissen, wie viel, oder vielleicht könnt ihr das auch einschätzen, wie viel Escape Rooms gibt es denn in Berlin eigentlich? Hast du recherchiert? Schätzungsweise 80. Ich hätte auch gedacht, so mindestens unter 100 irgendwas. Also es gibt über 100 und man kann keine genaue Zahl sagen, weil das wusste ich auch nicht, denn die kommen und gehen. Es gibt immer wieder neue. Richtig, Pop-Up-mäßig. Genau, und deswegen kann man gar keine genaue Zahl sagen, wie viel es in Berlin gibt. Aber über 100 ist doch geil. Da hast du garantiert um die Ecke auch einen. Ja. Stefan, kannst du dich in den Sinn, dass wir im Rahmen von Geocaching mal sowas Ähnliches gemacht haben wie ein Escape Room? Da war so, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Erlebnisraum, glaube ich, nennen die das. Der Geobastard war dabei. Da haben wir auch, waren wir auch in so einem Raum nachher zum Schluss, am Ende der Geocaching-Tour. Und da mussten wir auch so Rätsel lösen. Und hat schon mordsmäßig Spaß gemacht. Das war so eine Mischung, ne? Aus Geocaching und auch so ein Escape Room. Mhm, das hatten wir auch. Können wir gerne nochmal verlinken in den Shownotes. War eines der ersten Folgen, die wir hatten in der neuen Staffel. Ne? Ja, nee, cool. Ja, cool. Vielleicht kriegen wir das ja auch mal hin als Podcast. Ja, aber du darfst ja nichts mit reinnehmen. Ja. Das ist schwierig, glaube ich. Wir waren auch tatsächlich mal im Gespräch mit welchen und die hatten gesagt, man darf halt dann aber auch nichts erzählen. Also ist halt schwierig. Nee. Ja, das ist es, genau. Die Leute sollen ja da noch eine Herausforderung haben. Ja. Und am Ende gibt es immer ein Gemeinschaftsfoto. Ach so, ja, mit der Uhr. Ja, Richtig, mit der Uhr und dem Raumnamen, ne, als Schild. Ja. So. Ich habe auch was erlebt. Ich habe unseren Kumpel Hannes besucht auf Arbeit, aber er war nicht da gewesen. Ja, dann erzähl doch mal. Ja, du warst da zum Public Viewing. Club in der Kulturbrauerei. Hab mir mal den Biergarten angeguckt. Also ich fand es eine nette Location. Ja. Immerhin. Da kann ich noch einen draufsetzen. Das Thema, ja. Ich hatte nämlich Public Viewing technisch einfach den absoluten Hauptgewinn. Also nach diesem Abend konnte die EM nicht mehr besser werden. Es handelte sich. Anders angefangen. Also, es begab sich zu der Zeit, dass Tina und ich, wir wollten auch mal Public Viewing machen. Hatten wir bisher noch nicht. Wir haben mal zu Hause gesessen, haben uns mit irgendjemandem getroffen, etc. Egal. Und das nächste Deutschlandspiel sollte also unbedingt im Public Viewing stattfinden. Und dann gibt es ja diese Community im Internet, die man erreicht unter nebenan.de. Die haben auch eine eigene App irgendwie für die Handys. Und da ist sozusagen die gesamte Welt irgendwie in einzelne Kieze irgendwie eingeteilt. Also ist hauptsächlich was für Leute, die im urbanen Raum irgendwie leben, also im städtischen Bereich. Mein kleiner Bezirk hier, wer lebt da etc.? Also ich kann da Fragen stellen irgendwie an alle oder eben nur an die Leute in meinem Kiez, in meinem direkten irgendwie Umfeld. Und da haben wir gefragt, ja, wie sieht's aus? Irgendwie kennt irgendjemand etwas? Und dann gab es auch tatsächlich mindestens ein halbes Dutzend Antworten, die uns alle mehr oder weniger gefallen haben. Aber eine stach heraus. Da hieß es dann eben, ihr seid in der und der Straße. Na, pass mal auf, da gibt es so eine Seitenstraße, oder also sozusagen zwei Seitenstraßen von hier entfernt. Da wird gerade gebaut. Und da ist ein großer Baukran. Und da kommt ihr dann bitte einfach hin. Um 21 Uhr beginnt das Spiel. Und da kommt ihr dann hin, da gibt es dann Public Viewing. Keine weitere Angabe. Und wir so, wie jetzt auf der Baustelle oder was? Das ist ein bisschen komisch. Aber wir gehen, wir sind ja noch unterwegs, müssen noch einkaufen etc., wir gehen ein paar Stunden vorher, gehen wir mal hin. Und dann haben wir dort tatsächlich gesehen, da waren so Bierbänke und Tische, so eine typische Biergarnitur. Und dann gab es auch so Stehtische und alles so wunderschön mit weißen Hussen bespannt. Ja, und da dachte ich so, vielleicht sind das bloß Überbleibsel hier von einem abgeschlossenen Rohbau, also quasi, dass hier so ein Richtfest stattgefunden hat. Aber dann habe ich mir das Haus angeguckt und festgestellt, nee, der Rohbau ist noch halb fertig. Also Nachtigall, irgendwas passiert hier. Keine Ahnung. Und dann sind wir tatsächlich pünktlich dann da gewesen und mussten feststellen, aha, die ganze Sache wurde organisiert von ImmoScout24, die wir an der Stelle herzlich grüßen. Und sie suchten auf diesem Wege potenzielle Käufer für die Eigentumswohnungen, die sie dort zu errichten gedenken. Das hieß für uns, wir haben dort unsere personenbezogene Daten irgendwie hinterlegt und dann hieß es, ja, dann seid mal jetzt herzlich willkommen, ihr seid jetzt eingetragen auf der Liste, wir melden uns dann bei euch, wenn es hier spruchreif wird und bis dahin könnt ihr euch einen schönen Platz suchen vor einem riesigen Plasma-Bildschirm, also da war so ein Bildschirm, der war sich irgendwie 5 Meter breit, 3 Meter hoch, keine Ahnung. Ein Riesending, wundervolle Farben, das war besser als zu Hause. Und wir haben uns einen gemütlichen Platz gesucht und dann hieß es, all you can drink, all you can eat, alles, was das Herz begehrte, alles, was sie dort aufgefahren hatten, also Bratwurst und Bier und andere Getränke, das war alles für lau. Für Nasszellen, also für Toiletten war auch gesorgt. Also es konnte nicht besser werden. Natürlich vor allen Dingen auch deswegen, weil Deutschland an diesem Abend gewonnen hatte. Cool. Da haben wir eine Frage zu nebenan.de. Bist du angemeldet? Also man muss angemeldet sein, um irgendwas zu sehen, ne? Ich glaube. Ach okay, dann weißt du das vielleicht gar nicht. Ich habe gerade mal geguckt für meine Ecke. Da ist ein Kiezname aufgeführt, der macht überhaupt keinen Sinn. Kann es sein, dass sie sich so Namen ausdenken für die Gebiete? Irgendwie so? Echt? Nein. Vielleicht hast du was Neues gelernt gerade, René. Ja, über den Kiez. Wir weiter recherchieren. Ah, ich werde auf jeden Fall mal anmelden. Also ich habe davon ab und zu mal Zettel im Briefkasten, ja. Die verteilen das manchmal, ja. Das ist eine gemeinnützige Organisation, also die versuchen damit kein Geld zu verdienen und oder zumindest warum nicht über, die, also warum über verstecken welche die Beiträge. Dann hinter einer Login-Schranke. Tja. Macht doch jeder heute. Außer wir. Ich hab vielleicht noch einen Tipp zu Leuten, die gern Geld verdienen. Ah. Und zwar habe ich jetzt die letzten Wochen, da bist du ja falsch, René, die letzten Wochen weggesuchtet auf YouTube Callcenter Fun. Kenne ich. Der YouTube-Kanal ist war ein bisschen eine Erweiterung zu einer unserer Sonderfolgen, in dem ja ein Scammer verarscht wurde über eine halbe Stunde von uns. Und ein Scammer ist, jemand, der Leute betrügen will, der Leute um ihr Geld bringen möchte, auf hinterhältigste Art und Weise. Und der YouTube-Kanal Callcenter Fun, absolute Hör- und Sehempfehlung, hat sich darauf spezialisiert und lässt sich regelmäßig von irgendwelchen Betrügern anrufen und führt die ebenso an der Nase rum. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass er dann so am Ende das immer auflöst und sagt, haha, ich habe dich nur verarscht, ich bin ja viel schlauer als du und du bist ja da und darauf reingefallen. Ich finde, damit gibt er immer ein paar blöde Hinweise, was die bei anderen Leuten dann besser machen können. Das finde ich nicht ganz so cool. Aber der schult die eigentlich. Was? Der schult die Leute eigentlich, so ein bisschen die betrügen. Aber was ich natürlich cool finde, ist, er macht das in so einer Intensität, dass er natürlich einige Leute davon abhält, sich damit auseinanderzusetzen, arme, arglose Leute zu betrügen. Genau, von daher unbedingt angucken. Ist auch sehr lehrreich und vielleicht auch, wie immer, an die Jungen und Alten weitergeben, dass die auf sowas nicht reinfallen. Und ich habe jetzt so eine Freude da entwickelt, dass ich einen alten E-Mail-Account von mir durchgeguckt habe, den Spam-Ordner, in der Hoffnung, dass sich dort irgendeine arme, reiche Frau sind ja nicht arm und reich. Doch, die sind immer reich. Meistens doch irgend so ein Prinz, der am Stern. Ja, ich habe gehofft, dass ich irgendwas finde, weil ich schon so ein bisschen Bock hatte auf ein bisschen Brieffreundschaft. Aber Nigeria-Connection. Ja, genau, die Nigeria-Connection. Aber es hat sich noch nichts ergeben. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Vielleicht hört er ja auch unseren Podcast, weiß man nicht. Wer, der König von Zamunda? Ja. Verlängert sein Leben. Wenn er schon im Sterben liegt oder so. Keine Ahnung. Genau. Ja, spannend, ne? Also wir verlinken natürlich nochmal die Scam-Folge. Und dann könnt ihr euch die gerne nochmal anhören. Und den YouTube-Kanal auf jeden Fall auch, weil das ist schon sehr, sehr unterhaltsam. Stimmt. Und mittlerweile gibt es ja diese Folge auch bei YouTube, habe ich gesehen. Richtig? Achso, ne, die gibt es ja. Ich meine natürlich auch das Callcenter Fun. Ne, richtig, um den Namen den Kanal empfehlen wir natürlich auch. Ja. Der übrigens auch unsere Freunde Holy mit an Bord hat. Ja, die Getränke, die Eistees. Genau, Energy Drinks, auch natürlich immer noch möglich. Wir haben auch irgendeinen Code, den haben wir jetzt leider nicht im Kopf. War der IIDI oder so? berlinpodcast.de/holy. Da stehen alle Informationen. Ah, okay, Holy, H-O-L-Y. Und ansonsten Shownotes, da ist da irgendwie ein Link. Also wenn ihr Bock auf Energy habt, ich habe es tatsächlich letzte Woche erst wieder in mich reingeschüttet. Um den Homeoffice-Tag wenn zu Wenn ihr bestehen. Mal Bock auf Energy habt. Genau. Und ihr könnt beim nächsten Einkauf, wenn ihr dort einkauft, den Gutscheincode IEDI5 nutzen. Dann kriegt ihr 5%. 5 Cent? 5%. Prozent. So. Ist das nicht 5 Euro? Ich glaube, es gibt sogar 5 Euro. Ja, du hast recht. 5 Euro. Entschuldigung. 5 Euro. Überleg mal, Euro. Wie viel das ist. Ja. In Centstücken. Ja. Wenn ihr 100 bestellt, spart ihr 500 Euro. Mhm. Richtig. Und wenn ihr 1000 bestellt, René, Rechenaufgabe. Ja, Teleshopping-Experte. In dem Zusammenhang, Frage, habt ihr das auch schon gesehen oder gehört? Es soll angeblich in den Supermärkten Automaten geben, wo alte Leute ihr Kleingeld reinzahlen können und dann bekommt man einen Papier-Wertgutschein, mit dem man im Laden einkaufen kann. Hintergrund soll sein, dass die Abrechnungsvorgänge in den Supermärkten sich beschleunigen? Noch nie gehört. Uh-huh. Gut, auch das wäre. Man kennt das von Bahnhöfen. Wie? Dieses Sanifair-Konzept. Nein. Du gehst auf Klo, musst dann da irgendwie bezahlen. Da ist ein Wechselautomat, ja. Wechselautomat? Ja, und da kriegst du von Sanifair kriegst du dann so ein Scheinchen. Und das ist dann quasi auch ein Gegenwert zu dem, was du da bezahlt hast. Und das kannst du dann nur in den dort ansässigen Läden eintauschen. Das klingt voll nach einer Geldentwertungsmaschine. Ich stecke echtes Geld rein und bekomme dann Sanifair-Gutscheine. Ja. Ja. Und viele schmeißen die gleich rein. Das nennt man mittelfristige Kundenbindung. Auf die üble Art. Richtig. Aber da sind auch wirklich, glaube ich, musst du mal drauf achten, davor so eine Wechselautomaten, ne? da kannst du großes Geld gegen kleines wechseln. Ja, aber wir haben ja umgekehrt, kleines Geld gegen großes. Nein, aber wenn du nichts Passendes bei hast, du musst ja da 50 Cent oder einen Euro reinstecken. Wenn du das nicht hast, musst du ja irgendwie da rankommen. Ja, ich finde aber den umgekehrten Aspekt viel interessanter, aus kleinem Geld großes zu machen. Ja, naja. Also wir behalten das mal im Auge und recherchieren mal wegen dieser Geschichte, ob ich mir das nur, ob ich da nur halluziniert habe oder ob ich das wirklich, ob das echt ist. Man weiß es nicht. Ansonsten, spätestens jetzt sollte das in die Erfindungsschiene einlaufen, weil die Idee finde ich gar nicht so blöd. So ist es. Na? Okay, okay, okay. Ich sehe gerade, zeitlich sind wir schon wieder so weit fortgeschritten, dass wir zu dem großen Thema, was wir eigentlich heute behandeln wollten, mal wieder nicht kommen werden. Was haben wir denn für ein großes Thema? Nein. Wir wollten nämlich darüber reden, warum die E-Mail eigentlich tot ist. Ja, passt doch gerade. Aber nee. Das würde ich mal sagen, das mal, lass uns mal gar nicht aufmachen. Genau. Sondern ich würde ganz gerne noch mal zwei Follow-ups machen, wenn es euch recht ist. Und zwar hatte ich ja letztes Mal das Tanzstudio im Süden gefeatured. Und von denen hat bis jetzt auch direkt ein Feedback, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Also erstmal, wir hätten das ganz toll gemacht. Und jetzt kommt das eigentliche Feedback. Habe sogar die ganze Folge gehört und nicht nur den kleinen Teil, wo es bei uns im Tanzstudio ging. Ihr seid sehr unterhaltsam. Ich habe da mal. Das ist doch mal ein ganz konkretes Feedback, finde ich super. Ich habe mal eine Frage, wenn wir jetzt schon Profis an Bord haben. Mich würde mal interessieren, ob es wirklich Menschen mit zwei linken Füßen gibt oder ob ich mir das nur einbilde. Die tragen dann Flipflips. Kannst du die Frage umformulieren? Also, es ist ja weit verbreitet, dass es Menschen gibt, die haben zwei linke Hände. Die sind handwerklich sehr unbegabt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit zwei linken Händen auch zwei linke Füße hat? Sollte ich das einen Arzt fragen? Das kannst du unmöglich ernst meinen. Das meine ich fürchte, er meint es ernst. Was haben denn zwei linke Füße mit zwei linken Händen zu tun? Es gibt Leute, die haben eine schlechte Hand-Augen-Koordination und die haben kein Taktgefühl und worauf willst du hinaus? Dass, wenn ich zwei linke Hände habe, genetisch wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist? Nein. Gut, dann frage ich das bei der 11.6, 11.7. Ja, bitte. Es gibt Leute, die haben zwei linke Hände, aber sind formidable Fußballspieler. Zum Beispiel? Ach hier, lass mich ran, der von Spanien, der der Junge. Genau. Ist euch das der, auch wo uns der Elfmeter nicht gegeben wurde. Ja, ist euch auch aufgefallen, dass beim Spiel gegen Frankreich, dass immer wenn der am Ball war, irgendwie, also ich hatte immer ein Pfeifen im Ohr. Ich weiß nicht, ob nur mir das so ging. Ja, das ging definitiv nur dir so, aber du hast ja auch zwei linke Füße und zwei linke Hände. Ja. Krank. Lass uns nicht darüber reden. Und jetzt hat er auch noch zwei linke Ohren. So ist es. Und zwei linke Hirnhälften. Ja. Marc, du hast gesagt, zwei Nachträge. Genau. Und jetzt halte ich das Corpus Delicti in die Kamera. Es ist soweit. Ganz kurz für euch und ich lese vor. Du möchtest vorlesen. Sehr gerne. Bitte alles, was draufsteht, wenn du es lesen kannst. Kabelfernsehen ist Privatsache. Wir helfen Ihnen, auf Empfang zu bleiben. Pure. Auch das und das? Das kann ich nicht lesen, ich habe meine Brille nicht auf. Okay, dann lese ich das noch vor. Gesetzliche Änderung. Jetzt handeln. So, das an sich, also es ist eine Postwurfsendung von Pure. Pure ist hier auch der Kabelnetzbetreiber, also der Dienstebetreiber, über den es hier bisher das Kabelfernsehen gibt. Und wir erinnern uns, seit 1.7. ist das Nebenkostenprivileg weggefallen. Wir haben das hier schon das ein ums andere Mal irgendwie erwähnt. Und Pure möchte mit dieser Postwurfsendung Marketing der alleraggressivsten Kajüte vornehmen. Und zwar nicht, indem sie uns dazu auffordern, dass wir doch bei ihnen bleiben mögen und was für tolle Angebote sie hätten und dass es auch nicht so viel kosten würde. Nein, die kommen mit einer ganz anderen Nummer. Und ich zitiere von dieser Postwurfsendung. Gern erinnern wir Sie erneut, dass eine Weiternutzung ohne Vertrag nach dem 1.7.2024 nicht gestattet ist und Nutzungsentschädigungsansprüche oder strafrechtliche Schritte im Sinne von § 265a des Strafgesetzbuchs nach sich ziehen kann. Frei übersetzt, diese Firma kriegt ihren Arsch und ihre Mitarbeiter nicht hoch, und hier in unsere Häuser, um das Kabel hier entsprechend zu verplompen, damit hier niemand mehr gucken kann. Dann gehst du hin zu deinem Fernseher und machst den an und freust dich, oh, ich kann ja immer noch gucken, bezahle zwar kein Geld mehr dafür, aber, und dann kommen sie und sagen, ach übrigens, wenn du hier guckst, obwohl du nicht mehr dafür bezahlst, dann ist das dein Fehler. Ja. Du bist ein Verbrecher, lieber Kunde. Ein Schilder. Und diese ganze Postwurfsendung ist nur sozusagen der Ablassbrief, den du unterzeichnen musst. Oh, da ist eine Telefonnummer. Da rufe ich sofort an bei Pure und sage, oh, es tut mir furchtbar leid, ich möchte sofort einen neuen Vertrag abschließen. Ja, sag mal, haben die bei der katholischen Kirche gelernt oder was ist da los? Ja, eure Meinung bitte. Meine Meinung ist, wenn ihr zukünftig Fernsehen guckt, einfach die Jalousien runtermachen, Vorhänge zuziehen, dann kann euch nichts passieren. Aber gar nichts. Aber das ist wirklich großer Unsinn. Und ja. Das ist auch wirklich eine miese Masche. Erinnert mich daran, an eine der Scam-Folgen, ich möchte sie kurz vor mir geben, der Telefonanruf geht so, ja, Sie haben beim Lottospiel mitgemacht, haben jetzt ein Jahr lang einen Vertrag, wir können den jetzt auf 3 Monate verkürzen. Möchten Sie das tun? Ich. Die Wahrheit ist, du hast gar keinen Jahresvertrag, das ist richtig dreist gelogen. Und die Verkürzung ist ein Neuabschluss eines echten Vertrags für 70 Euro im Monat. Und auch da ist es so, mit den Ängsten der Leute spielen, denen was vorgaukeln, eine Situation, eine Erwartungshaltung wecken oder eine Geschichte erzeugen, die halt so gar nicht ist. Aber ehrlich, es gibt genug, die dann jetzt anrufen würden. Wenn du jetzt so den Fernseher anmachst, ja. Also ich meine, was kannst du denn dafür, dass da ein Bild aus der Wand kommt? Also was wollen die jetzt, also ja. Genau, es ist deren Aufgabe herzukommen und es zu verplomben, damit man das nicht mehr gucken kann. Und sie unterlassen das und damit ist es ja schon fast eine Verführung zu einer Straftat. Ja. Wenn dem tatsächlich so wäre, dass ich schalte den Fernseher an und gucke das und die sagen hier, strafrechtliche Schritte. Würde mich mal die Rechtslage interessieren, die richtige. Und bei mir ist ja zu Hause so, wenn ich Netflix gucken will, schalte ich den Fernseher ein, dann geht natürlich erstmal, läuft eine Stunde ARD, bis ich dann die Fernbedienung für den Amazon TV-Stick gefunden habe. Ja. Nein. Genau. Also falls ihr Renés Adresse braucht, schreibt eine E-Mail. Bei mir ist kein Pure. Nein, ich weiß. Bei mir heißt, du kannst ihnen meine Adresse geben, Vodafone, ich werde ihnen schon was erzählen. Mein Pure fängt mit V an. Richtig. Ja, so ist das. Aber die probieren es halt. Ne? Und ich kann es bestätigen, die haben auch im Internet sehe ich ständig die Werbung von denen so nach dem Motto, ne, große Umstellung und Panik und ja, naja. Und am Ende ist ja gar nichts passiert. Nee. Bei mir war es übrigens so, ne? Ich habe ja Fernsehen auch einigen Jahren abgemeldet, weil wir hatten das ja schon mal, dieses Privileg ist ja schon seit Jahren. Nebenkostenprivileg. Genau, ist ja schon seit Jahren in der Umsetzung, dieser Wegfall. Und bei mir war es so, ich habe gesagt, brauche kein Fernsehen, kann ich alles über Internet machen. Und dann riefen sie an und sagten, ja, sie haben gar kein Fernsehen mitbestellt. Ich sage, ja, richtig so. Ja, aber wollen sie nicht doch Fernsehen haben? Wir bieten ihnen das jetzt sogar zu dem und dem Preis an. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Und dann sagt sie, ja, aber wenn wir es jetzt abschalten, wenn jetzt einer vorbeikommt und das abschaltet, dann wird es richtig teuer, wenn sie es dann wieder haben wollen. Ja, und das stützt ja genau die Aussage, was Marc gerade sagte. Ich glaube, für die ist es teuer, jemanden vorbeizuschicken. Ganz genau. Tja. Na gut ja. Erkannt, ja. Diese Verbrecherbanden. Aber wie gesagt, ihr seid da nicht drauf angewiesen. Man kann über die Apps, kann man das alles heutzutage gucken. Wenn ihr eine gute Internetleitung habt, dann ist das wie Fernsehen aus der Dose. Ja, das ist übrigens der nächste Punkt. Ich glaube, während der EM jetzt schon festgestellt zu haben, dass wir wohl nicht die Einzigen sind, die von Kabelfernsehen auf IPTV, also Internetfernsehen, umgeschaltet haben. Das scheinen hier irgendwie noch 5, 6 andere Mietparteien gemacht zu haben. Und das Bild kam schon das ein ums andere Mal ins Stocken. Oh, 5 Minuten beim Internet-TV. Du guckst gerade da so ein Fußballspiel an von der EM und ja, wir mussten dann tatsächlich mal aufs normale Fernsehen zurückschalten, weil wir das nächste Tor nicht verpassen wollten. Hm. Ja. Grande Katastrophe, der Kikeriki. Das ging bei mir. Also bei mir muss ich sagen, war es okay, das Bild. Ich habe auch viele Spiele übers Internet geguckt. Ja, bei dir im Osten, das immer alles wunderbar. Ja. Da scheint doch immer die Sonne und da ist der Schnee auch nicht so kalt. Naja, aber das sind halt die Tücken, ne? Und wie gesagt, es kommt natürlich auch darauf an, wie die Internetleitung ist, wie stabil, wie gut und. Ganz genau, ganz genau. Und unsere Internetleitungen hier, sie sind wirklich unter ferner Liefen. Also ich hatte mir damals mal vorgenommen, hier umzusteigen. Umsteigen von DSL, also Internet über die Telefonleitung, auf Internet über die Kabelleitung, worüber man eben auch Kabelfernsehen kriegt. Aber Pure, der Anbieter, hat hier noch nicht mal einen Rückkanal irgendwie installiert. Okay. Das heißt, es geht hier überhaupt gar nicht. Wir sind hier noch wirklich im Mittelalter der Internetnutzung. Ihr habt Hanfleitungen, ne? Hanf. Ja, eine Hanfleitung. Wir nennen sie Kupfer. Richtig. Das ist Kupfer, ja. Ja. Naja. Hanf. Kupfer leitet in Salzwasser besser. Vielleicht hilft dir der Tipp. Ja, ich habe noch ein Thema für Marc, weil er hat ja letzte Mal so gelitten, als er von seinem Urlaub berichtet hat, auf Kreta, die Mückenplage, die Mückenstiche, die ihn so fertig gemacht haben. Du hattest von der Tigermücke gesprochen, glaube ich, ne? Kann es sein? Das ist richtig. Richtig, ja, ne? Stimmt. Und ich habe ein paar Informationen für dich, weil wir haben uns ja gefragt. Möchte ich sie wirklich haben? Ja, woran liegt das? liegt es daran, weil Marc sich nicht gewaschen hat oder keine Ahnung? Nein, ich kann dich beruhigen, Marc. Jetzt geht's los. Jetzt kommt nämlich Wissen für alle. Now we're talking. Genau, bitte zuhören. Nein. Und zwar ist es so, bitte schreiben Sie mit. Die Mücken, nee, nicht die Mücken, sondern wir Menschen senden auf unsere Haut so ein chemisches Signal. Und das bedeutet, das wüsste ich aber. 85% der Menschen senden dieses Signal und 15% halt nicht. Und die Mücken sprechen auf das Signal an, was 85% der Menschen ausstrahlen. Also wenn du nur zu den 15% gehörst, wo es nicht ist, dann bist du fein raus. Dann bist du unsichtbar für die Mücken. Keine Mückenstiche, genau. Hm. Okay, ist also eine genetische Geschichte. Richtig. Es geht vermutlich um irgendwelche Pheromone also, oder so. Das ist das Erste. Ne? Dann spielt es auch keine Rolle, was für eine Blutgruppe du hast, weil es wurde nämlich auch getestet, ob die Blutgruppe vielleicht einen Einfluss hat. Legende zerstört. Mücken. Genau, und dazu haben Mythbusting. Japanische Wissenschaftler waren es. Die haben Testpersonen in einen Raum eingesperrt. Wie fies. Und haben asiatische Tigermücken. 3 Millionen Mücken. Ja. So. Sie haben Tiger freigelassen. Und das Ergebnis war, dass. Die Mücken sind alle auf den Tiger rauf. Ja, Personen mit Blutgruppe 0 wurden doppelt so häufig gestochen wie welche mit Blutgruppe A. Das ist ja doch keine Legende. Aha. Richtig, ne? Und auf Platz 2 Statistiken waren Menschen mit Blutgruppe A. Also, und was das ist, wenn man AB hat? Einfluss. Die kommen dann wahrscheinlich erst später, ja. Da muss ich mal in meinen Blutpass gucken. Genau, ne? Jetzt ist die Frage, welche Blutgruppe habt ihr? Vielleicht könnt ihr es rauskriegen und ja, dann wisst ihr jetzt mehr, warum das manchmal so ist und manchmal nicht. Stefan, wie findet man als normaler Mensch raus, welche Blutgruppe man hat? Bluttest machen. Oder Blut spenden, dann wird auch die Blutgruppe getestet. Wenn ihr bei der Armee wart, beim Bund meine ich, sorry, Armee ist ja, nicht, oder so. Ist ja Bund, beim Bund, wenn ihr beim Bund wart, braucht ihr nur in euren Bundeswehr, warte, ich habe ihn hier, in euren Blutgruppenausweis des Blutspendendienstes der Bundeswehr schauen und da steht dann die Blutgruppe drin. Mhm. Hier steht sogar die RH-Formel mit drin. Darf ich die sagen oder ist das wie bei der Kreditkarte dieses Zivil? Die Geheimzahl, dann können wir dich klonen. Also, wenn mir mal was passiert, ich nehme gern B, Rhesusfaktor positiv. Du bist B, ja? Hm, und du? Ich habe die beste Blutgruppe, wo gibt? Null. Richtig, bin eine Null quasi. Geil. Stefan? Me too. Dann ziehen wir zusammen, wir drei. Das Blut kann ich gebrauchen. Ihr hilft mir gegenseitig und ihr hilft mir beide. Naja. Genau, jetzt habe ich was für Marc gehabt. Ne? Natürlich soll René nicht leer ausgehen. René, du bist ja öfter in Hannover, ne? Naja, seit es Homeoffice gibt, nicht mehr so oft. Seit man, seit es Zoom und Co. gibt, eher selten. Aber erzähl mal. Okay, genau, also ich habe eine App-Empfehlung für Bahnfahrer. Und damit meine ich nicht die Bahn-App, sondern es gibt jemanden, ich glaube, es ist ein Student, der hat einfach mal die Daten analysiert und die App heißt Wahrscheinlich Ankommen. Und was könnt ihr euch darunter vorstellen? Nüscht. Gut, dann erkläre ich es euch. In der App gibst du einfach deine Route ein, wo du hinfahren willst. Ich sage mal jetzt Berlin-Bonn zum Beispiel. Ne? Mhm. Und die App guckt danach in den statistischen Daten und sagt dir, wie wahrscheinlich ist es, dass dein Zug ausfällt? Überleg mal, allein, dass es so eine App gibt. Ist krank, ne? Wenn ich eine Zugverbindung buche, gehe ich davon aus, dass ich 100% ankomme. Ich habe es probiert, weil ich ja auch in Bonn war. Deswegen habe ich jetzt das Beispiel Berlin-Bonn. Ne? Und da gab es natürlich auch Probleme mit dem Zug, weil da viele Baustellen sind. Und es ist wirklich so, du gibst dann ein, wann du fährst. Wenn du zum Beispiel Donnerstag früh fährst, analysiert er natürlich alle Fahrten von Donnerstag früh und sagt dir, okay, 6 von 10 Züge sind ausgefallen um die Zeit. Dann kannst du da schon statistisch quasi dich drauf vorbereiten. Ne? Das, also ist schon krass, naja, was es da für Daten gibt. Das Problem mit der Wahrscheinlichkeit ist, dass wir Rationalisten damit nicht viel anfangen können, weil selbst wenn es nur 1% wahrscheinlich ist, sagt ja das nichts darüber aus, ob es passiert oder nicht. Definitiv, ne? Ja. Aber fand ich spannend, den Tipp. Und lustig fand ich auch, dass das Icon für die App ist ein Würfel. Das ist ja auch richtig. Ich muss dazu sagen, ich habe auch mit der Deutschen Bahn vor kurzem, mit der Bahn aber, und zwar mit diesem ÖBB Night Express, also der Nightliner. Nightjet, vom österreichischen Bundesbahn. Österreichische Bundesbahn. Ach so, ich habe verstanden, österreichische Bundesbahn. Wollten wir nach Paris fahren, haben diese Entscheidung schon vor über einem Jahr getroffen. Und das wissen unsere Hörer natürlich, weil die ja fleißig sind. Die lange dabei sind, wissen davon. Ich kann auflösen, das mit dem Zug wird nichts. Also bis heute ist kein Nachtzug im August buchbar. Mhm. Und im Oktober sind Züge buchbar, aber keiner davon ist ein Liegewagen oder so. Also, ja. Jetzt fliegen wir ganz klassisch mit dem Flugzeug. Da, ich hoffe, ich verwechsel es nicht, denn vielleicht ist das die Antwort auf dein Problem. Ich habe Informationen dazu, erzähl mal, vielleicht kann ich das. Es gab vor kurzem in Tschechien ein Zugunglück. Und auf jeden Fall habe ich irgendwo gelesen, es gibt Probleme mit diesen Zügen und deswegen haben die bestimmte Wagen rausgenommen. Das könnte ein Grund sein, aber ich kann es nicht garantieren. Also keine Garantie, dass das richtig ist. Okay, ich habe zweierlei Dinge gehört. Nummer eins ist, dass auf der Strecke eine Baustelle ist, die aber nicht stattfinden wird, aber die ist trotzdem nicht freigegeben, die Strecke. Mhm. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, ich habe gehört, dass diese Nightjets sind wohl, das Unternehmen hat gar keine eigenen Rollmittel oder wie sie es nennen, Rollware, keine Ahnung, sie haben so einen ganz komischen Fachbegriff dafür. Also sie haben keine eigenen Züge und das heißt, wenn irgendwas kaputt ist, dann haben sie keinen Ersatz da und können das auch nur schwer reparieren, weil es wohl sehr alte Züge sind und deswegen ist diese Reiseform wohl derzeit etwas schwierig. Ja. Ich fand es eigentlich ganz geil, als ich gehört habe, für 30 Euro Sitzplatz wohlgemerkt, von Berlin nach Paris. Für 30 Euro. Ist doch unglaublich. Fährst zwar 16 Stunden oder so, aber ja. Also genau, die Baustellen, der Baustellengrund ist wahrscheinlicher. Ja. Sag ich jetzt mal. Und ich dachte erst auch noch, dass es mit Olympia zu tun hat, weil das steht ja auch bevor. Die Olympiade ist, die geht bis Anfang August. Ja, ich freue mich drauf. Bis Ende August. Oder? Ende Juli ist die, ne? Um den Monatswechsel. Genau. Hm? Schauen wir mal. Ja, so ist das. Ich kann auch noch ein Bahnerlebnis, und zwar aus Berlin, berichten von einem Bahnerlebnis. Ich hoffe, ich provoziere jetzt René nicht damit, weil der hatte in einem Vorgespräch, war er schon ein bisschen geladen über bestimmte U-Bahn-Linien in Berlin. Mal sehen, ob er hier noch was zu beiträgt. Nein, und zwar war ich am Wochenende unterwegs, bin Bus gefahren und habe sozusagen hinter mir immer wieder laute Musik, laute Videos gehört von irgendwelchen halbstarken, halbwüchsigen, kann ich nicht genau sagen. Vollidioten? Ich wollte es nicht so direkt sagen, genau. Und immer wieder, ne? Also die haben so diese TikTok-Videos, die mal ein paar Sekunden sind und das wurde dann immer ganz laut gespielt und so. Und ich dachte mir, ey, irgendwann, es muss doch mal die Leute nerven, keiner sagt was, ne? Und irgendwann habe ich mich umgedreht, so nach dem Motto, bitte mal ein bisschen leiser machen, ihr seid ja nicht alleine im Bus und so, ne? Ja, und dann durfte ich mir ab dem Zeitpunkt jede Minute, wenn wieder der eine die Videos angemacht hat, hat dann der andere gesagt, wir sind ja nicht alleine im Bus. So nach dem Motto durfte ich mir dann im Minutentakt anhören. Ne? War mir aber scheißegal. Das war die eine Story. War dann auch alles gut, nichts passiert. Die zweite Story war Sonntagnachmittag, Straßenbahn, Stadt auswärts, in einer belebten Gegend. Und René, du kennst es, dieses berühmte Center, wo du immer hingehst in Lichtenberg oder gerne einkaufst. In Lichtenberg? Das Don Juan Center. Ach so, ja. Richtig. Natürlich total voll. Für alle, die es nicht kennen, muss man es erklären. So ein riesen Einkaufstempel ist das, ne? Asiatischer Einkaufstempel. Hatten wir eine Folge, glaube ich, sogar zu. Richtig. Mal gucken, vielleicht finden wir die. Genau, und verlinken die. Und das Lustige war, Straßenbahn total voll, ne? Und irgendwann kommt die Ansage von der Fahrerin, wer Kinder hat, bitte jetzt das Handy weglegen und auf die Kinder aufpassen, so nach dem Motto, weil sonst kommt gleich die Polizei. Das war sehr lustig und der hat das so ein bisschen ironisch gesagt, weil die Kinder natürlich immer an den Notrufknöpfen drücken, während die Eltern auf ihr Handy gucken. Und das fand ich sehr gut. Wo sind denn der Notrufknöpfe? Eben. Du hast verschiedene Knöpfe. Du hast für den am Rollstuhlplatz und Kinderwagenplatz hast du Alarmknöpfe. Den blauen Knopf, mit dem du nicht nur den, du hast da auch Hilfeknopf, Hilfe anfordern und sowas alles, ne? Und jedes Mal, wenn man darauf drückt, da, wenn man mal genau hinhört, es piept ja immer und es piept bei jedem Raufdrücken und dann wird der Fahrer natürlich verrückt da vorne. Ja. Habe ich schon oft beobachtet. Also Knöpfe sind ja für Kinder ein Erlebnis. Das habe ich auch noch nie gehört. Nee, ne? Warst Hast du nicht so eure Belger auf? Ja. Also, da gibt es so natürlich. So klein war ich nie. Gibt es natürlich noch viel mehr, aber wir wollen es jetzt bei dem belassen. Oder René, möchtest du noch was beitragen? Nö. Nochmal? Nee, wir müssen es auch dabei belassen. Ja, warum? Weil es Zeit ist. Für den Abbinder, also dann, dieser Sendung. Gut, dann möchte ich trotzdem noch was loswerden dazu. Einfach aus rebellischen. Es ist schon zu spät. Ja, dann möchte ich auch noch was sagen. Die U6 ist gerade nicht ganz so unter Kontrolle, liebe BVG. Ihr müsst da mal gucken, irgendwas stimmt da nicht. Aha. Aber ich habe mir von Stefan sagen lassen, das betrifft so ziemlich jede Bahnlinie in Berlin, von daher. Ja. Ja. Und die andere Sache, die ich sagen wollte, an dieser Stelle nochmal Grüße an Hannes, das ist vorhin ein bisschen untergegangen. Ich meine natürlich den Hannes von So breit für Sessel. Und die Folge ist jetzt auf YouTube. Ja. Sichtbar. Und sie ist auch in unserer App sichtbar. Unter berlin-podcast.de/app findet ihr eine Web-App, mit der ihr alle unsere Folgen im vollen Zugriff habt. Ihr könnt diese App auf dem Homescreen ablegen. Dann habt ihr das volle Nutzererlebnis. Guckt einfach mal rein. Die wird jetzt definitiv in den kommenden Wochen auch ausgebaut. Was ihr jetzt aber schon dort findet, ist zu jeder Folge, wo es ein Video gibt, ist dann auch der Link zu YouTube. Könnt da, wenn ihr keinen Bock habt mehr, nur mit den Ohren zu hören, Link klicken und dann noch das Video weitergucken. Das cool. war ja an dieser Stelle mal. Genau, nicht sauer sein, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil wir sind keine Firma. Ja, wir sind jetzt keine hochbezahlten Ingenieure, die da monatelang irgendwie dran sitzen, sondern wir machen das in unserer Freizeit, also als Hobby. Und deswegen unterstützen wir irgendwie auch nicht alle Geräte weltweit, irgendwie, mit denen man darauf zugreifen kann. Wir können nur sagen, irgendwie die Geräte, die wir haben und sozusagen die neueste Technik, die kommt gut damit klar. Freut euch einfach drauf. Aber ich kann auch dazu sagen, das kommt aus einer Hand der Entwicklerelite Deutschlands. Von daher macht euch keine Sorgen, es wird alles funktionieren. Und wenn nicht, dann liegt es an euch. Gut. Wir haben eine gute Qualitätssicherung. Brauchen wir nicht. Da ist so viel Erfahrung steckt da drin, da willst du da testen. Stimmt, brauchen wir ja nicht testen. Funktioniert von alleine. Also wenn ihr Glück habt, seht ihr vielleicht Sachen, die ihr gar nicht sehen dürft. Oh ja. Na, jetzt hast du aber geteasert. Jetzt rufen die Leute bestimmt auf. Jetzt sag nochmal die Adresse. berlin-podcast.de/app. Also, erst die Stadt und dann das Ding. Richtig. Sehr gut. Gute Eselsbrücke. Na? Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu. Ohne weitere Worte. Witzbattle. Genau. Witzbattle. Let's go, Folge 142. Runde 1. Der empörte Ehemann. Bei diesem Sauwetter soll ich auch noch einkaufen gehen? Da jagt man doch keinen Hund auf die Straße. Das habe ich auch nicht gesagt, dass du den Hund mitnehmen sollst. Es folgt. Ein Mann geht zum Arzt und sagt: Herr Doktor, meine Frau ist völlig bescheuert, ey. Die hat 20 Katzen bei uns in der Wohnung. Da sagt der Arzt so: Ah, das heißt also, sie sind sehr tierlieb. Ja, aber ich halte den Gestank nicht mehr aus. Da meint der Arzt: Na, warum öffnen sie dann nicht das Fenster? Ja, ich will ja nicht, dass meine 50 Tauben wegfliegen. Mhm. Ja, Tierliebe, Tierliebe. Ja. Ja, es ist Sommer, es ist warm, wir schwitzen, deswegen habe ich heute Witze mit Transpirationshintergrund. Transpirationshintergrund. Ja, also ganz wichtig natürlich zum Abkühlen, kann man sich in die Eistruhe legen. Wichtig ist aber vorher die extra rausnehmen. Der war völlig zeitgemäß. Ja, der ist immer zeitgemäß. Runde 2. Übrigens, sagt der junge Ehemann in der Hochzeitsnacht zu seiner Frau, ich bin oft grundlos eifersüchtig. Aber Schatz, das macht doch gar nichts. Auf mich wirst du nie grundlos eifersüchtig sein. So, fröhliche Runde in der Kneipe. Auf einmal klingelt ein Handy. Horst nimmt das Telefon, geht ran. Ja, was? Pelzmantel? 5000 Euro? Bist du verrückt? Was, Gelegenheitskauf? Sonst 10.000? Ja, okay, kaufen. Goldarmbanduhr, 3.000 Euro? Was ist für ein Preis? Ach so, sonst 10.000 Euro? Ja, kaufen. Rolls-Royce gebraucht? Silver Shadow, 140.000 Euro? Guter Preis, ja, nehme ich auch. Er legt auf und sagt, sag mal, wem gehört eigentlich dieses scheiß Handy hier? Sehr gut. Sehr gut. Ja. Schön, schön. Es folgen Kinderwitze. Warum hat das Flugzeug einen Propeller, möchte der Lehrer wissen. Na, damit der Pilot nicht schwitzt, antwortet Fritzchen. So ein Unsinn, ist doch völlig falsch. Komisch, erwidert Fritzchen. Ich sah einmal, wie in einem Flieger der Propeller ausgefallen ist. Da hätten sie mal sehen müssen, wie der Pilot geschwitzt hat. Ein Soldat schreibt seiner Frau einen Brief mit folgendem Inhalt. Ich benötige etwas Geld, so für Zigaretten und so weiter. Mit 300 Euro müsste ich die nächsten beiden Monate eigentlich überstehen. Sie schreibt ihm zurück. Hier sind 30 Euro und das und so weiter wartet zu Hause kostenlos auf dich. Riecht nach Ärger. Kommt ein Mann in die Werkstatt. Hallo, ich hätte gerne ein paar neue Scheibenwischergummis für meinen Dacia. Sagt er. Ja, fairer Tausch. Okay, fairer Tausch. Entschuldige bitte. Mit Ansage. Die Pointe hat bei mir ein bisschen länger gedauert. Ja, so ist das. Wenn Chuck Norris trainiert, da schwitzen die Gewichte. Ja. Der ist gut, den kann ich natürlich so. So, sind wir durch? Nee, ich habe noch einen Bonuswitz. Bonusrunde. Ego. Okay, dann habe ich auch noch einen. Also, Wessi und ein Ossi gehen spazieren. Der Ossi 5 Meter vorne weg. Da kommt ein Gewitter auf und plötzlich schlägt der Blitz direkt vor dem Wessi ein. Der sagt, ah! Dann kommt noch ein zweiter Blitz. Der schlägt direkt zwischen den beiden an. Und dann sagt der Wessi, na, na! Der dritte Blitz, der dann noch kommt, der trifft dann den Ossi und der Wessi sagt, na, also. Was? Ja, war gut. Tumor ist, wenn man trotzdem lacht. Genau. Warte mal, wen hat der jetzt getroffen? Den Ossi oder den Wessi? Den Ossi. Ach so. Die Ossi sind, wenn ich das nächste Mal erzähle, dann ist es der Wessi. Ja, die Ossis haben den andersrum erzählt. Zwei Ostfriesen und ein Bayer wohnen im gleichen Hotel. Eines Tages ist der Bayer spurlos verschwunden. Warum? Nein, das ist natürlich keine Blackstory. Genau weiter. Also er ist spurlos verschwunden und die zwei Ostfriesen gehen zur Polizei und geben eine Vermisstenanzeige auf. Und da fragt der Polizist, hat der Vermisste denn irgendwelche besonderen Kennzeichen? Ja. Der hat zwei Arschlöcher. Wie denn das? Naja, immer wenn wir ins Hotel gekommen sind, dann hat die an der Rezeption gesagt, oh, da kommt ja wieder der Bayer mit den beiden Arschlöchern. Der war gut. Der war gut. Da, sowas gefällt dir wieder. Jo. So, jo. Kommen wir zum letzten Witz des heutigen Podcast-Folge. Zwei Eskimo-Kinder befinden sich auf dem morgendlichen Weg zur Schule. Da sagt der eine, unser Thermometer hat heute Morgen 21 Grad minus angezeigt. Da meint der andere, hoffentlich kriegen wir da heute Hütze frei. Sommerwitze. Gut, dass wir den Applaus haben. Ja. Den es ja draußen im Freien immer nicht gibt. Stimmt. Ich sag dir, Studiopublikum ist, perfekt. Studiopublikum ist immer das dankbarste Publikum. Ja. Deswegen, liebes Publikum, klatscht doch jetzt nochmal kurz für unsere Hörer, die jetzt zuhören. Danke. Und wenn ihr da draußen auch das Bedürfnis verspürt, dann bitte jetzt einmal klatschen. Gut, danke. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja gleich am Ende der Sendung und wir haben die Kontaktmöglichkeiten noch gar nicht eingespielt. Das dürfen wir nicht vergessen. Machen wir das jetzt und dann verabschieden wir uns danach? Da gibt es noch einen geilen Spruch. Ach, die spielen wir am Ende einfach ein. Das können wir machen. Nein, ich will die jetzt hören. Ach nee. Ja, ich will die auch jetzt hören. Dann, jetzt. Okay, dann machen wir das so. Wir teasern jetzt, damit ihr dranbleibt. Jetzt kommen die Kontaktmöglichkeiten. Und dann gibt es natürlich noch die Weisheit des Tages. Und eine richtig krasse Verabschiedung. Wow. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Da sind wir wieder. Und wie versprochen, gibt's jetzt noch die Weisheit des Tages. Ich hätte eine, Leute. Ja, bitte. Hau raus. Glück ist wie Pupsen. Willst du es erzwingen, dann wird's scheiße. Okay, ich habe noch eine ernste. Behandle Menschen so, wie sie behandelt werden möchten. Schönes Schlusswort. Ernstes Schlusswort. Geht in Ordnung. Ja. Das war's. Wenn wir gucken jetzt gleich Fußball, das zweite Halbfinale. Wir freuen uns tierisch drauf und draußen wird es schon dunkel hier in Marzahn. Ich denke, da kommt gleich was runter. Mal kicken. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke an René und Marc, dass wir das so kurzfristig noch hinbekommen haben. Ich habe schon Schlimmstes befürchtet, dass ich das alleine machen muss, aber hat ja geklappt. Ja, danke auch an dich, Stefan. Genau, freuen wir uns auf die nächste Katastrophe in 2 Wochen. Genau, richtig. So ist es. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, ich habe das Wichtigste vergessen. Noch eine schöne Restwoche euch da draußen. Und Alexa, mach mir eine Stulle. Taxi. Und hier sind die Outtakes. Also, was ich sagen wollte, Google Meet ändert das Design und ist es gibt Google Meet jetzt als Windows-App. Ist mir noch egaler. Als Mac-User. So, 142. Today is the 10th of June of July. Marc, alles gut bei dir? Muss ja. Ne, das klingt jetzt aber nicht überzeugend. Digga, was los? Ich krieg keinen Termin bei meiner Hautärztin. Weil ich nur ein asiger Kassenpatient bin. Das hört ihr gleich en Detail. Ah ja, sehr schön. Habt ihr alle euren Pegel kontrolliert? Ist der okay? Ja, das wie immer. Ich meine jetzt nicht deinen Alkoholpegel, Marc? Ach. Hab ich mir gerade ausgedacht, den Gag, ne? Den hast du bestimmt noch nie gehört. Das war kein Gag. Das hast du auf Krankenschein gekriegt. Okay, so, weg ist der René. Sowas. Das ist ja blöd. Hat er keinen Bock mehr, mit uns aufzunehmen? Da muss ich wohl mit Marc alleine die Aufzeichnung machen. Kriegen wir hin. Ach, da ist er wieder. Hat sich wieder reingeschlichen, der Herr. Ich wollte einfach mal nur alle Fenster zumachen, testweise. Ansonsten haben wir leichte Windgeräusche von hinten auf der Aufnahme, aber das sollte nicht weiter stören. René kleckert jetzt wieder seinen Joghurt über seine Aufnahmetechnik bestimmt. Ich lecke den Deckel ab. Kennt ihr diese Punkte auf dem Deckel? Da sind auch so Punkte hinten auf dem Deckel drauf, ja. Im Joghurtdeckel. Ja. Warum? Und? Das ist von dem, warum? Der vorher dran geleckt hat. Wisst ihr warum? Nein. Ich dachte mal früher, damit man nicht dran leckt, weil das auf der Zunge eklig ist. Die Wahrheit ist, das ist ein produktionstechnischer Aspekt. Die Deckel liegen ja in der Fabrik aufeinander und damit sie besser abgezogen werden können, sind die unten so bedottet. Das heißt, den einzigen Zweck, den diese Punkte haben, der erlischt nach der Produktion. Dann haben sie keinen Zweck mehr. Sorgt nur dafür, dass du nur einen Deckel auf dem Joghurt hast und nicht 5. Und damit es in der Joghurtfabrik nicht aussieht wie Sau. Ja, das hättest du jetzt alles on air schon erzählt. Ja, finde ich auch. Da hätten unsere Hörer was von gelernt. Nein, wir haben so viel Sendung heute. Ja. Das kannst du gerne in die Outtakes. So viel packen. Sendung. So viel Wissenswertes. Gut, Stefan. Leg los. Aufnahmen laufen, ja? Warte, ich guck nochmal. Gott, ey. Bei mir sieht's gut aus. Ich kann noch 1340 Stunden aufnehmen. Angeber. Kannst du mir halt leisten. Das ist wieso, kennst du das, wenn du gehst, wenn du 1000 Mal guckst, ob der Herd aus ist? Richtig. Nein, so. Das nennt man eine Zwangsneurose. Wenn du die Tür schon abgeschlossen hast, nochmal aufschließen, nochmal reinguckst. Ja. So geht es mir immer mit der Aufnahme. Ja. Ich meine, ich habe schon 10 Mal geguckt und die läuft, aber okay, sicher ist sicher. Ich habe übrigens noch, ich hatte einen geilen Witz, aber ich glaube, der war ein bisschen makaber. Und zwar, da wird ein Typ gefragt, du sag mal, was ist, wie würdest du dir den, wie stellst du dir den schönsten Tod vor? Und da sagt er, ja, so wie mein Opa. Und wie war das? Na, der ist eingeschlafen und dann, ne? Und wie stellst du dir den schlimmsten Tod vor? Naja, so wie die Freunde von meinem Opa. Hä? Naja, die saßen mit dem Auto. So einen hat Feier. Stefan doch neulich erst erzählt. Eieiei. Ja, ich gerade erst gehört. Mann. Das ist ein Brecher, ey. Ne? Da muss ich nochmal kurz auf meine Notizen gucken. Weißt du, warum die Notizen heißen? Weil ich mir nichts aufgeschrieben habe. No. Wegen ach, dann müssen die ja Notizen heißen. Ja, steht ja auch hier, Notizen. Dann haben wir es im Kasten. Ich sag's euch. Jetzt können wir nur eine Stunde aufwärmen und Vorberichterstattung gucken. Na, noch was essen vorher, ne? Das ist mir jetzt so viel. Pass auf, ich stopp erstmal die Aufnahme. Ah ja, genau. Ja, du hast recht. Wir stoppen erstmal die Aufnahme. Zack. Ich starte erstmal die Aufnahme. Stopp. Idiot.